Zum Tod von Kang Sok-ju, Mitglied Stuttgart der Partei der Arbeit Koreas und Abgeordnetem der obersten Volksversammlung der DVJK, besuchten das diplomatische Korps und das Korps der Militärattachés in der DVJK am 21. Mai den Katafalk des Verstorbenen im Haus Sozang und bekundeten ihre tief empfundene Trauer.